Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Gibt es in eurem Leben ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, von dem ihr oder über das ihr sagt, dieses dürfen meine Kinder niemals wissen? Auch wenn ganz viel Zeit vergeht, das nehme ich, dieses Geheimnis nehme ich eigentlich mit ins Grab. Auf jeden Fall erzähle ich es nie meinen Kindern. Wenn es sowas in eurer Biografie, in eurem Leben gibt und ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann könnt ihr das machen unter 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Und die erste Anruferin ist Katharina und Katharina ist 17 Jahre alt. Hallo Katharina. Hallo Domian. 17 Jahre alt, das ist noch recht jung. Ja. Und dennoch sagst du, diesen Satz, das dürfen meine Kinder, die es vermutlich noch nicht gibt. Doch. Die gibt es schon. Ja. Ein Kind? Zweites unterwegs. Zweites unterwegs. Ja. Wie alt warst du, als du dein erstes Kind bekamst? Ich war 17 schon, wo ich es bekommen habe. Und jetzt ist das zweite schon gleich wieder unterwegs? Genau, ist direkt unterwegs. Wie kommt das, dass das alles so schnell geht und dass du so jung schon Mutter bist? Ja, ich sollte eigentlich letztes Jahr zum 1.8. meine Lehre anfangen. Mhm. Und habe am 27.07. erfahren, dass ich in der 8. Schwangerschaftswoche bin. War ein Pillenkind. Mhm. Und ja, was soll ich dazu sagen noch? Aber jetzt bist du schon wieder schwanger. Ja, jetzt. Aber das war ein Wunschkind. Das war ein Wunschkind? Das war ein Wunschkind. Erklär mir das mal. Du bist so jung und hast schon ein Kind und dann wirst du gleich noch ein Kind haben? Ja, weil ich nicht den großen Altersunterschied haben wollte dazwischen. Na gut, aber 1, 2, 3 Jahre wäre nun auch nicht so schlimm gewesen. Wäre nicht schlimm gewesen, nein, aber ich habe gesagt, was kommt, das kommt. Mhm. Ist denn der Vater derselbe von beiden? Nein. Das auch nicht? Nein. Mit wem lebst du denn jetzt zusammen? Mit dem zweiten Vater. Mit dem zweiten Vater. Und der ist auch bereit, das erste Kind anzunehmen? Der akzeptiert das von mir. Der akzeptiert es. Er sieht es als seins an. Mhm. Wie alt ist dein Freund? 21. Und der wollte auch so schnell, dass du, also der wollte auch, dass du so schnell dann wieder schwanger wirst? Ja. Und der Vater von dem ersten Kind, wo ist der? Was macht der? Treibt sich rum, trinkt, kifft. Mhm. Kümmert sich nicht um das Nein. Kind? Nein, also er hat mir auch gedroht, das Kind umzubringen und zu entführen und mich umzubringen. Aber die Gefahr ist vorbei und du nimmst das nicht mehr? Nein, ich habe ihn angezeigt und im Moment erkennt meine neue Adresse nicht. Mhm. Mhm. Und dadurch... So, jetzt haben wir dich so etwas kennengelernt, deine Lebensumstände. Jetzt bin ich gespannt, warum du zu dem Thema angerufen hast. Das dürfen meine Kinder niemals erfahren, niemals wissen. Was? Ja, ich möchte, dass halt mein erster Sohn nicht erfährt, wer sein richtiger Vater ist. Mhm. Nie? Aus dem Grund, nein, ich möchte nicht, dass er das nie im Leben erfährt. Warum nicht? Weil ich schäme mich für seinen Vater und er wird es auch tun. Warum schämst du dich? Du hast gerade schon so ein paar Worte, Stichworte in den Drogen. Ja, genau, Drogen. Ich meine... Ich habe ihn da erstmal weggeholt von den Drogen. Er hat in einer komischen Clique abgehangen am Anfang, wo halt nur Saufen angesagt war, Kiffen war und solche Geschichten. Und da habe ich ihn rausgeholt. Es ging eine Zeit lang gut. Er hat mich in der Beziehung 3-mal brutal zusammengeschlagen. Wie lange wart ihr zusammen? 14 Monate. Ja. Ist er auch in deinem Alter oder ein bisschen älter? Nein, er war 36. 36 schon? Ja. Großer Altersunterschied. Ja, 20 Jahre war ja. Mhm. Und dann habe ich ihm halt immer wieder ein Ultimatum gesetzt, immer wieder verziehen und bin so gesehen immer wieder drauf reingefallen. Und als du dann schwanger wurdest und als das Kind dann da war, das war für ihn auch nicht ein Grund, sich zu verändern und Nein, vielleicht... überhaupt nicht. Es wurde noch viel schlimmer. Es war vorher besser gewesen, wie wo das Kind da war. Mhm. Jetzt planst du also, dass das Kind aufwächst mit deinem jetzigen Freund oder Partner und dass das Kind denkt, das sei sein Vater. Ja. Mhm. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, dass es niemals das erfahren soll. Weil wenn es irgendwo durch andere Ecken rauskommt und ich in dieser Gegend wohnen bleibe, dann wird es das rausbekommen irgendwann. Ist dein Empfinden für den Vater deines ersten Kindes so stark negativ, dass du sagen würdest, eigentlich hasse ich diesen Mann? Ja. Wann schlug denn die anfängliche Liebe, ich gehe mal davon aus, dass du in ihn verliebt warst, wann schlug das um? Eigentlich nach 4-5 Monaten. Schon. Als du dann erfahren hast, dass du schwanger bist, war das für dich im ersten Moment eine kleine Katastrophe, dass du dachtest, oh je, jetzt von dem Mann, den ich eigentlich nicht mehr will, bin ich schwanger? Eigentlich ja. Aber es war nie für dich ein Thema, das Kind abtreiben zu lassen? Nein. Katharina, ich glaube, dass das die falsche Entscheidung ist. Das dem Kind zu sagen? Ich glaube, dass das die falsche Entscheidung ist, das Kind lebenslang zu belügen, so wie du es vorhast. Weil ich glaube, dass ein Kind ein Recht darauf hat, zu wissen, wer der Vater ist. Auch wenn das keine schöne Information ist. Oder wenn du sagst, dass du dich dafür schämst. Aber was soll ich dem Kind erzählen, wenn ich ihm die Wahrheit sage? Gut, ich meine, auch wenn ich ihm das sage, dann kann es sein, dass immer noch kommt, ja, warum bist du so lange geblieben bei ihm? Dann musst du ihm das erklären, dein Sohn. Aber ja, noch viel schlimmer finde ich, wenn dein Kind oder dein Sohn, vielleicht dein erwachsener Sohn, irgendwann das herausbekommt und durch Zufall herausbekommt, dann musst du dir vorwerfen lassen, warum hast du mich so lange belogen? Das finde ich viel schlimmer. Ja gut, aber... Das finde ich viel schlimmer. Du kannst doch, wenn er irgendwann alt genug ist, um das zu verstehen, kannst du ihm das ja vielleicht begreiflich machen, warum du so lange bei ihm geblieben bist. Warum bist du denn so lange bei ihm geblieben? Warum? Aus Angst vorm Alleinsein. Er hat mir auch immer wieder gesagt, du findest keinen anderen Mann, wer will schon eine Frau, die schwanger ist. Siehst du, das hat er einem 16-jährigen Mädchen gesagt. Mich so unter Druck gesetzt. So. Und da ist doch in gewisser Weise auch verständlich, dass man nur mit 16 nicht so schlau ist und so klug und so stark, dass man die richtigen Sachen macht. Das kann man doch im Nachhinein auch verstehen. Das verstehe ich ja jetzt sogar, wenn du mir das erklärst, wie viel Zeit vergangen ist. Ja. Vielleicht kannst du das deinem Sohn irgendwann auch begreiflich machen. Ja, nur ich spiele halt mit dem Gedanken und mit der Angst, dass er jetzt zu dem Mann, wo er mit aufwächst und zu dem er Papa sagen wird, dass auf einmal dieser Traum kaputt geht und diese Vorstellung davon, auf einmal, das ist nicht mein Papa. Ja, und dann auf einmal, dann wenn man ihm was sagt, und oder sagen wir mal, mein zukünftiger Mann sagt ihm was und dann sagt er, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Ja, aber ihr habt ja jetzt die Chance, der Kleine ist ja noch eben ganz jung und ganz klein, dass er ihn in diese Richtung erzieht, dass du ihn frühzeitig damit und vertraut machst, dass das... nicht sein Vater ist, dass es dein Freund ist oder dein Mann ist. Und wenn er anfängt zum ersten Mal zu fragen, dann würde ich, sofern das irgendwie geht, seinem Alter entsprechend ihm die Wahrheit sagen. Natürlich nicht einem 5-jährigen Kind schon alles erzählen, aber so peu à peu. Damit da gar nicht der große Schock entsteht bei dem Kind. Das heißt, so weit antworten, wie weit Kinder fragen. So würde ich es machen, ja. So würde ich es machen. Du hast ja noch Zeit. Ich würde das auch an deiner Stelle ausführlich mit deinem Freund, mit deinem Lebenspartner beraten, dass ihr da keinen Fehler macht und dass du dir hinterher vielleicht große Vorwürfe machen wirst. Ja? Gut. Alles Gute. Ich danke. Katharina, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Mein Thema heute Nacht heißt, das dürfen meine Kinder niemals erfahren. Gibt es etwas in eurem Leben, von dem ihr sagt, das möchte ich, dass mein Kind oder meine Kinder, die sollen das niemals erfahren? Seid ihr euch ganz sicher oder so wie Katharina gerade vielleicht auch nicht so ganz sicher, dass ihr sagt, ich habe es denen lange Jahre nicht gesagt oder möchte es ihnen nicht sagen, aber ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Wenn ihr mit mir drüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin Miriam, auch noch sehr jung, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Miriam. Ich bin 18. Ja. Und mein Kind darf niemals erfahren, dass dass es geboren worden ist oder dass es eigentlich nicht erwünscht war. Und also du hast auch schon ein Kind. Ja. Wie alt ist das? Das ist jetzt 3 Monate alt. 3 Monate. Ganz frisch auf der Welt. Genau. Es darf nicht erfahren, dass es nicht erwünscht war? Nee, also es ja, wie soll ich sagen, also es war durch eine Vergewaltigung entstanden, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Gibt es das? Ja, also ich fange mal ganz neu an. Also ich war mit einer Freundin in Disco und wir haben da zwei Kerle kennengelernt und ja, mit dem sind wir dann auch nach Hause gefahren. Und meine Freundin hat sich dann da irgendeinen Typen geschnappt und ist dann auch mit dem weggegangen, also im anderen Raum. Und ja, ich war nicht angezogen, gar nicht, so, ich war vollkommen nüchtern. Und ja, hat der andere Kerl halt eben ziemlich derbe angefangen zu ballern. Und naja, und er wollte mit mir ins Bett gehen. Und ich habe dann auch Nein gesagt. Und ja, und er hat einfach weitergemacht und hat mich ausgezogen. Und ja, und irgendwie so da ist ein Blackout bei mir, muss ich ehrlich sagen. Weil das war für mich einfach unfassbar, dass es jetzt echt noch weitergeht, obwohl ich Nein gesagt habe, obwohl ich mich gewehrt habe. Und ja, und dann bin ich irgendwie so... Hast du es mitgemacht? Nee, ich habe es nicht mitgemacht, sondern ich war einfach fast wie eine Oma, kann man sagen. Und hat er Gewalt, regelrecht Gewalt angewendet? Ja, also er hat mir Klamotten vom Leib gerissen und er hat auch gesagt, jetzt machst du mit oder gar nicht. Hast du geschrien? Und hast du um Hilfe gerufen? Ja, ich hab geschrien, aber es hat niemand da gehört. Es war auch, ja, ich sag mal, in einer ganz abgelegenen Gegend. Aber deine Freundin war doch auch in der Wohnung. Die hat angeblich nichts mitbekommen, hat sie mir nachher erzählt, hat angeblich nichts mitbekommen. Glaubst du ihr das? Ja, so wie sie mir sagt, auf jeden Fall. Ich denke mal, sagen wir mal so, ich denke mal, dass sie auch selber beschäftigt war. Ich hatte so einen ähnlichen Fall vorige Woche, wo das auch in zwei Räumen stattfand. Und da hat die Anruferin ihrer Freundin große Vorwürfe gemacht, dass sie ihr nicht geholfen hat. Aber du glaubst fast, dass deine Freundin das wirklich nicht gehört hat, weil sie in Aktion... Nee, das glaube ich auf jeden Fall, weil sie hat, also hätte ich gewusst oder hätte ich gemerkt, dass sie ein bisschen davon Wind mitbekommen hätte, dann vielleicht, aber wo ich das dann nach ein paar Wochen erzählt hatte, die war baff, die sagte, nee, komm, spinn ich rum. Aber wie endete denn dann dieser Abend? Hast du das ertragen müssen? Ja, er hat dich dann wieder deinen Willen zum Verkehr gezwungen? Ja. Und als es dann vorbei war, wie ging das dann weiter? Hast du da übernachtet auch? Nee, also es war Gott sei Dank nicht ganz so weit von meinem Zuhause entfernt. Und es war so 5 Uhr ungefähr, so zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Und dann sind wir halt nach Hause gelaufen. Und bist du alleine gelaufen? Und die Freundin ist da geblieben. Abgehauen, alleine gelaufen. Die Freundin ist da geblieben. Ja, die ist da geblieben. Ja. Und dann bin ich nach Hause und habe dann ungefähr ja so 2 Tage wirklich nur stumm im Bett gelegen und ich habe meine Arbeit nicht gemacht. Also ich war einfach an meiner Arbeitsstelle und die habe ich auch nicht gemacht und ich habe dann erstmal nichts erzählt. Bist du denn auf die Idee gekommen, vielleicht doch die Polizei zu benachrichtigen oder eine Anzeige zu machen? Überhaupt nicht. Ich habe nur Gedanken gemacht, was habe ich falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist. Das heißt, du hast die Schuld bei dir gesucht? Genau. Und hättest dich vielleicht sogar noch geschämt, bei der Polizei dich zu melden? Ja, auf jeden Fall. Und hast dann beschlossen, dass du das Schweigen darüber legst und gar nichts tust? Genau, durch meine Eltern schon alleine und meine Eltern sind in dem Fall, also es war für mich wirklich Glück, selbstständig, das heißt, sind eigentlich, die haben Kurierdienst und die sind also wirklich oft weg. Und dann habe ich mir gedacht, das schaffe ich schon irgendwie. So, wem hast du denn jetzt davon, nur wissen alle, dass du, wussten alle, dass du schwanger warst, sehen alle dein Kind. Was erzählst du den Leuten denn, wer der Vater des Kindes ist? Ja, so enge Freunde erzähle ich das, also sie wissen das eigentlich, was da genau abgelaufen ist. Deine Eltern auch mittlerweile? Also meinen Vater, meine Mutter nicht. Meine Mutter denkt, dass es von meinem jetzigen Freund ist. Ach, du hast jetzt einen Freund? Mhm. Und weiß der denn Bescheid? Ja, der weiß Bescheid. Und der ist auch bereit, das Kind zu akzeptieren? Ja. Nun stelle ich mir das sehr schwer vor. Und das haben ja auch Frauen immer wieder bestätigt, die schwanger durch eine Vergewaltigung wurden. diese Schwangerschaft durchzustehen, was für Gefühle hattest du in den 9 Monaten der Schwangerschaft? Also am Anfang, wo ich zum ersten Mal beim Frauenarzt war und er hat eben die Untersuchung gemacht hat und ich dann das Gutachten bekommen, dass ich schwanger bin, habe ich mir gedacht, im Moment, von wem kann das sein? Und ist mir das ist wieder so eingefallen. Das kann nicht mehr ganz anders sein. Und ja, da habe ich mir gedacht, na gut, das machst du jetzt. Und ich habe auch an eine Abtreibung gedacht, aber dadurch, dass ich mir selber 50% die Schuld gebe, sage ich, dass das nicht wert ist, irgendein Menschenleben zu töten einfach. Ich glaube nicht, dass du 50% schuld bist im Übrigen, Miriam. Naja, ich sage mir einfach, ich hätte nicht mitgehen müssen und ich hätte nicht allein im Raum bleiben müssen und ich hätte nach Hause gehen können. Gut, aber du hast in dem Moment, aber das ist doch normal, dass man vielleicht auch mal so One-Night-Stand-mäßig mit jemandem mitgeht. Aber du hast ja in dem entscheidenden Moment gesagt, nein, ich will nicht, und dann konntest du dich als Mädel nicht mehr wehren, als er Gewalt angewendet hat. Ja. Also die Abtreibung kam nicht in Frage. Nee, also auch mein Vater hat mir nachher geraten, es nicht zu machen, weil es war auch ziemlich schwer, weil ich nicht zur Polizei gegangen bin und ich habe ein relativ gutes Elternhaus und ja, wie soll ich erklären, warum ich das Kind abtreiben lassen möchte? Dann habe ich auch gesagt, na komm, du schießt es jetzt durch. Und also der Vater hat dir dazu geraten, weil er sich geschämt hätte, das vor den Verwandten zu rechtfertigen. Warum Abtreibung? Nee, sondern einfach nur, dass ich das jetzt ja mehr oder weniger hinter mir habe eigentlich. Und dass ich ihm nicht die Schuld geben soll, dass ich jetzt schwanger bin, sondern einfach mich darauf freuen soll. Hast du dich denn dann auf die Geburt auch gefreut und auf das Kind? Ja, doch, eigentlich schon. Das schon. War es im ersten Moment nicht befremdlich, dieses Kind dann in den Arm zu nehmen? Oder hat sich Freude doch überwogen? Eigentlich nicht, weil ich da schon mal einen Freund hatte und ja, er mir auch gesagt hat, er nimmt das Kind und akzeptiert das Kind. Und das heißt, ist es jetzt im Moment auch so, dass du das Kind wirklich lieb haben kannst und dass du dich nicht ständig erinnert fühlst an die für dich sehr schlimme und unangenehme Nacht? Nein, auf keinen Fall. Dennoch möchtest du es nie deinem Kind sagen? Nein. Was wirst du deinem Kind sagen, wer der Vater ist? Also, wahrscheinlich so gut wie möglich drumherum reden. Na, das wird ein paar Jahre gehen, aber je älter das Kind wird, desto klarer werden die Fragen kommen. Wer ist denn mein Papa? Ja, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn ich sage, ja, hör mal, es ist so und so gelaufen, ich denke, man schämt sich mein Kind für mich und ja, das müsste ich meinem Kind echt nicht antun. Aber du willst nicht, dass, so wie das Katharina vorhin vorhat, deinen jetzigen Freund als Vater vorschieben? Nee, das auf keinen Fall. Nein, das auf keinen Fall. Du hast aber gerade gesagt, dass doch schon einige Leute Bescheid wissen, so aus deinem engeren Umfeld. Ja. Ne? Und das ist ja, das kennt man, das ist ja allzu menschlich, dass wenn es ein, zwei Leute wissen, wissen es irgendwann noch drei, vier und so weiter. Hast nee, du mich, die behalten das schon für sich. Sagst du jetzt. Du weißt nicht, wie die Lage in 3, 4, 5 oder 10 Jahren ist. Hast du nicht Sorge, dass das dann vielleicht doch durchsickert und irgendwann dein Kind in 15 Jahren oder in 20 Jahren wirklich wie ein Hammerschlag diese Wahrheit durch irgendeinen Zufall erfährt? Ja doch, klar schon, nur also ich denke mal, ich hoffe im Moment, dass es niemals so kommen wird. Und ja, ich glaube, mir würden selbst als Mutter die Worte fehlen einfach, was ich sagen sollte, wenn man Kinder plötzlich vorstellt, ja, wer ist mein Vater und warum war das so und so? Dennoch, Miriam, die Fragen werden immer klarer und immer präziser, je älter dein Kind wird. Ja. Und du kannst ja nicht immer um die Wahrheit herumeiern. Dann musst du dir eine ganz klare Lüge ausdenken. Du kannst ja nicht verschwommene Antworten geben. Ja, natürlich, nur ich weiß einfach nicht, was ich sagen sollte. Ich wüsste wirklich nicht. Also ich denke, vielleicht so bis zum 12. Lebensjahr hoffe ich, dass mein Kind einfach sagen wird, na gut, mein jetziger Freund, wenn wir so lange zusammen sein sollten, mein jetziger Freund ist der Vater einfach. Und also ich glaube, auch in diesem Fall muss man da sehr vorsichtig umgehen mit der Wahrheit. Und du hast ja Gott sei Dank jetzt auch noch viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich würde aber schon so sagen, dass vielleicht so als Fernziel, wenn das Kind erwachsen ist, oder wenn es ein junger, erwachsener Mensch ist, dass es das vielleicht doch erfahren sollte. Nicht frühzeitig, jetzt natürlich nicht als Kind, das ist völlig klar. Aber irgendwann. Du wirst jetzt noch genügend Zeit haben, darüber zu beraten, mit deinem Partner, vielleicht auch mit deinem Vater, mit den Eltern. Also in dem Fall von Katharina habe ich vorhin ganz klar gesagt, das musst du ihm sagen. In diesem Fall sage ich das auch, aber sehr behutsam und irgendwann. Aber irgendwann glaube ich schon. Ja, wäre wahrscheinlich besser. Also ich glaube auch nicht, dass ich mit so einer Lüge leben könnte, dass bei mir jemand ankommen würde. Ja, eben. Also, liebe Miriam, ich wünsche dir alles Gute auch in einer neuen Beziehung und auch viel, viel Glück in der Erziehung deines Kindes. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Thema bei uns heute Nacht, das dürfen meine Kinder niemals erfahren, niemals wissen, oder das darf mein Kind niemals wissen. Wir haben ganz junge Leute dran, ich bin ganz erstaunt. Ich dachte, dass jetzt auch die Älteren eher anrufen. Wieder ein ganz junges Mädel, nämlich Janina, 17 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Janina. Ja. Was ist denn bei dir? Hast du auch schon ein Kind? Ja. Auch schon? Jetzt 7 Monate alt. Mensch, fangt ihr alle früh an. Ja. 7 Monate alt. Hm? Und was darf dein Kind nie erfahren oder sollte es nie erfahren? Also ihr Vater und ich, wir haben eine ganz blöde Vergangenheit hinter uns. Sprich, er hat im Gefängnis gesessen und ja, und ich auch, habe meinen Jugendarrest. Mhm. Wie alt ist der Vater deines Kindes? 25. 25. Weswegen hat er im Gefängnis gesessen? Wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Und du? Ich hatte auch wegen Gewaltdelikten und ich bin nicht mehr zur Schule gegangen und das sind dann so eine Sachen gewesen, wo ich ständig Arbeitsstunden gekriegt habe und auch in Arrest musste fürs Wochenende und so. Mhm. Wie lange warst du mit dem Vater deines Kindes zusammen? Wir sind immer noch zusammen. Ihr seid immer noch zusammen? Ja. Ist er jetzt auch im Gefängnis im Moment? Nein, wir sind zusammen, wir kennen uns schon eine Ewigkeit jetzt. Mhm. Und als er damals aus dem Gefängnis rausgekommen ist, sind wir auch zusammengekommen. Ja, da war es auch noch nicht besser mit uns. Mhm. Und dann bin ich schwanger geworden und dann hat sich das wirklich so geändert, dass er jetzt angefangen hat, eine Lehre zu machen, die er nicht gemacht hat. Und wie? Eine Lehre angefangen, die er abgebrochen hat wieder? Also er hat eine Lehre damals abgebrochen vom Knast und, und jetzt hat er für sein Kind wollte er es machen und dann hat er jetzt wieder eine Lehre angefangen. Und das macht er auch im Moment? Und das zieht er voll durch. Du hast gerade gesagt, ihr kennt euch eine Ewigkeit schon. Wie lange dauert denn diese Ewigkeit? Seit 6 Jahren jetzt. 6 Jahre. Du warst ja noch ein Kind. Mit 11 Jahren hast du ihn kennengelernt. Ja. Ja. Also er macht die Lehre jetzt und bist du guten Mutes, dass er das durchzieht, dass er es schafft? Ja, also es ist jetzt noch, er macht eine Umschulung, hat er angefangen und die geht 2 Jahre und... Mhm. Und was wird er, will er dann mal sein, will er mal werden? Metallbauer. 2 Jahre dauert das. Ja. Mhm. Gut, das nicht gut. Also die Vergangenheit hört sich schwierig an und schlimm an, aber jetzt hört es sich ja so an, als würde es sich so alles doch normalisieren. Was darf das Kind nie erfahren? Also, dass ihr Vater mal im Gefängnis gesessen hat, ich denke, das weiß ja jeder in unserer Umgebung und ich denke mal, das wollen wir ihr auch sagen, bevor sie von jemand anders erfährt. Mhm. Das gibt aber halt so eine Sachen, sie sollen nie wissen, so was wir halt so gemacht haben, so. Diese damals bei uns diese Gewaltbereitschaft und dieses, ach, scheiß auf die Schule, scheiß auf die Arbeit und nur Party gemacht und... Aber meinst du nicht, dass man vielleicht sogar noch ein besseres Vorbild ist, wenn man das sagt, den Kindern, ich habe damals Scheiße gebaut und deshalb ist das und das Schlimmes passiert, sieht zu, dass es euch nicht genauso, dass es bei euch nicht genauso wird? Ja, das haben wir auch schon daran gedacht, nur wir wissen ja nicht, wie sie später wird. Mhm. Vielleicht ist sie ja so eine, dass sie dann später sich für uns schämt, dass sie das gemacht haben. Aber du wirst nicht umhin können, hast du gerade selbst gesagt, dass sie irgendwann erfährt, dass ihr im Knast gesessen habt. Mhm. So, und dann wird sie irgendwann fragen, wird sie erbohren und wird sagen, ja, warum denn? Was ist denn da genau passiert? Dann könnt ihr euch doch gar nicht rausreden. Ja, es ist schon sehr schwer, weil es ist eine blöde Situation für uns, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Also ich bin in der Sache ganz, habe ich eine ganz klare Auffassung, Janina. Wenn man in der Jugend oder in jungen Jahren Scheiße gebaut hat, muss man auch dazu stehen. Und das ist auch nicht so schlimm. Insofern, weil ihr seid ja auf dem besten Wege und ich hoffe, dass das auch so weiterläuft, alles wieder gut zu machen, auf den guten Pfad zu kommen. Eine Familie zu gründen, ein normales Leben zu führen. Ja. Und dann kann man auch, finde ich, dazu stehen, dass mal früher was falsch gelaufen ist. Ihr habt es ja dann auch wieder gut gemacht. Und wenn ihr euer Kind jetzt ordentlich erzieht und alles in ordentlichen Bahnen läuft, ist das doch überhaupt nicht schlimm, zu der Vergangenheit dann auch ganz offen zu stehen und zu sagen, es war früher, wir haben Fehler gemacht. Ja, also es ist doch für euer... für euch viel besser, wenn ihr so offensiv mit dem umgeht, als wenn ihr das verheimlicht und ihr Angst haben müsst, dass es wieder jemand anders an sie heranträgt und ihr dann ganz doof da steht und eurem Kind zugestehen müsst, dass ihr es belogen habt und so weiter. Ja, das ist bei, ich habe da selber schlechte Erfahrungen mitgemacht, dadurch, weil mein Vater war in seiner Jugend schwer drogensüchtig. Mhm. Und da, ich weiß nicht warum, ich habe mich dafür geschämt, so. Mhm. Weil es auch mehrere wussten dann. Mhm. Und ich weiß es nicht, dass die nachher, ich hasse euch und... Wie bist du denn erzogen worden von deinem Vater? Hat er sich denn sehr, sehr gebessert hinterher und war er gut zu dir? Ja, also es ging, also es war eine schöne Kindheit hatte ich mit ihm, aber dann, als ich so 11, 12 geworden bin, dann hat er mit dem Trinken angefangen, da war auch wieder alles scheiße. Dann war die, und hat auch rumgekifft und so und hat mir sogar was angeboten. Und wie hast du das denn erfahren, dass er früher solche Sachen gemacht hat? Hat er dir das erzählt? Das hat mir meine Mutter mal gesagt. Mhm. Das hat sie mir auch erst gesagt, als sie sich getrennt haben. Siehst du, da warst du wie alt schon? Da war ich, oh, wie alt war ich da? 11, 12? Siehst du? Also wäre es vielleicht das Allerklügste, wenn man ganz früh mit der Wahrheit herausrückt. Hm. Ganz früh mit der Wahrheit herausrücken und das Kind gut und ordentlich erziehen. Ich glaube, das sind das beste Rezept, wie man mit so etwas umgehen kann. Ja, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich es früher erfahren hätte, damals so mit meinen Eltern, aber... Weißt du sagst, du schämst dich, du hast dich für den Vater geschämt. Ja. Das beste Argument für euch, was ihr eurem Kind liefern könnt, ist doch, dass ihr ein gutes Leben führt, dass ihr, wenn es heranwächst, dass ihr vorbildlich seid und dass ihr es lieb habt. Und wenn ihr ihm rechtzeitig das alles erklärt, glaube ich, dass die Gefahr relativ gering ist, dass es sich schämt. Aber je mehr ihr anfangt zu lügen, desto schwieriger wird es. Ja, ich denke mal, das war so, lügen wollen wir nicht. Also wir wollen ihr das auch schon, wenn sie jetzt etwa in so ein paar Jahren, wollen wir ihr das auch so früh wie möglich sagen, dass ihr Vater im Gefängnis gesessen so hat. Und so würde ich damit auch anfangen und das so peu à peu erzählen. Vielleicht ist das viel, viel, viel besser, als damit hinterm Berg zu halten. Ja. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Das ist ja gut in den Fällen, die wir jetzt gehört haben. Aber ich glaube, mit der Wahrheit fällt man am allerbesten. Immer, immer. Vor allen Dingen in solchen Fällen. Ja, also ich weiß nicht. Also wir würden sie ja nicht wenn anlügen, wir würden es einfach verschweigen. Nein, manchmal ist Schweigen auch ein bisschen Lügen. Ne? Mhm. Seht mal zu. Und du grüßt deinen Freund herzlich von mir und toi toi toi für die Umschulung. Jo, danke schön. Und für euer Leben überhaupt alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Janina. Janina, nicht Daniel. Janina. Janina. Tschüss. Karkan ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Karkan. Hallo. Was möchtest du deinen Kindern nie erzählen? Also, ich habe eine homosexuelle Neigung. Hast du denn auch schon Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder. 2 Kinder. Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Lebst du denn mit der Frau zusammen? Ja, ich lebe mit der Frau zusammen. Also ihr seid quasi eine kleine Familie? Ja. Ja. Sozusagen. Wie alt sind die Kinder? Die eine ist 1 und die andere ist 3. Das sind 2 Mädchen. Mhm. Und du hast eine schwule Neigung? Ja. Was heißt das genau und konkret? Also das heißt so, ich schäme mich irgendwie und ich habe richtig Angst, irgendwie meine homosexuellen Neigungen auszuleben. Mhm. Aber du hast sie schon ausgelebt? Du hast sie schon mal. Ja. Wie oft schon? Als ich klein war, ging es los, so mit 12, 11, 12, 13. Naja, da machen auch viele ihre Erfahrungen, das muss dann nicht unbedingt eine schwule Neigung sein. Ja, aber danach ging es dann weiter. Mhm. Als ich die Hauptschule beendet habe, war ich in der Diskothek und da habe ich halt einen jungen Mann kennengelernt. Und dann haben wir halt was getrunken und wir waren echt gut drauf und dann sind wir halt zu ihm gegangen und wir haben halt ein bisschen rumgemacht sozusagen und das ging dann ein Stück weiter. Er war also richtig homosexuell und das war halt für mich das erste Mal, wo ich meine homosexuellen Neigungen richtig von Anfang bis Ende ausgelebt habe. Das war nach der Hauptschule, sagst du? Ja. Nun bist du 23 Jahre alt. Wann hattest du deinen letzten schwulen Kontakt? Das ist... so 1,5 Jahre vergangen. Und wo hast du den praktiziert? Mit wem? Das war auch in München war ich in der Diskothek wieder und in einer schwulen Diskothek? Das ist nicht schwule Diskothek, ganz normale Diskothek. Und dann stand ich an der Bar und da kam so ein gut ausschauender junger Mann zu mir und hat mich angesprochen und hat mich direkt gefragt, ob ich homosexuell bin. So, das hat er direkt gefragt, bist du homosexuell? So, nein, also ich weiß nicht, der ist zu mir hergekommen, hat dann gesagt, dass ich verdammt gut ausschaue und hat er homosexuell gesagt, dass er eine ja, der hat richtig gesagt, dass ich... Hat er nicht schwul gesagt? Schwul gesagt zu mir und dass ich, ob ich schwul bin oder so. Schwul, ja. Ja. Ja. Dann war ich total geschockt in dem Moment und ich weiß, ich hab dann gar nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Aber ich... Du bist gleich mitgegangen, oder wie? Nee, nicht direkt mitgegangen, sondern ich habe halt eine kleine Unterhaltung mit ihm angefangen und der hat mir dauernd irgendwie Komplimente gemacht. Das ist mir aber öfters passiert, dass irgendwelche Männer zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, mich richtig angemacht haben, ich weiß nicht wieso und warum, vielleicht weil ich einfach mich ein bisschen extrem pflege oder so, das könnte leicht möglich sein. Also du bist ja mit diesem besagten Mann in München dann nach Hause gegangen? Ja. Und hast mit dem Sex gehabt? Ja. Nun, könnte ich mir denken, wenn ich deinen Namen lese, Karkan, dass du nicht deutscher Abstammung bist? Nein. Stimmt das? Bestimmt. Sondern? Türkei. Türkische Abstammung. Ich weiß das von türkischen Freunden, dass das in dem Kulturkreis ja noch eine größere moralische Schande ist. Ne? Genau, das sagen sie. Das ist ja noch weniger weitaus weniger lockerer als bei uns in Deutschland mittlerweile. Absolut nicht. Das heißt, bist du auch in einem großen inneren Konflikt und schämst dich für dich selbst auch, dass du das ab und zu empfindest oder gemacht hast? Genau, das ist ja, ich schäme mich total und wir sind ziemlich streng erzogen von klein auf und die Familie, da lastet auf einem richtiger großer Druck auf. Ich hatte mal vor langer Zeit eine kleine Affäre, einen Freund, der war Türke. Ja. Und der hat zu mir gesagt, wenn das mein Vater wüsste, der würde mir die Hand abhacken. Ja. Das war völlig geheim, dass wir ein kleines Verhältnis miteinander hatten. Und das war für ihn, er hat das für, also wirklich absolut geheim gehalten. Und das ist auch nie rausgekommen. Aber da ist mir damals zum ersten Mal klar geworden, wie drastisch das ist und wie rigide die Moralvorstellungen sind. Liebst du deine Frau, deine Partnerin sehr? Eigentlich kann man das nicht mehr als Liebe nennen. Sondern dran gewöhnen oder so, Gewöhnung. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt sechs Jahre zusammen. Sechs Jahre schon. Ist das, ja. Ihr seid verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Ihr lebt so zusammen? Wir leben zusammen. Sechs Jahre, da warst du 17. Ist diese Bindung freiwillig entstanden oder hat man euch zusammengetan? Das war schon ein bisschen freiwillig. Wir haben uns in der Tankstelle kennengelernt. Das war eine Silvesternacht, da waren wir auch gut drauf, wir haben echt viel getrunken gehabt. Also ich wollte darauf hinaus, also die Familien haben euch nicht zusammen geschweißt? Nein, die Familie nicht. Sie ist Deutsche. Sie ist Deutsche. Hat sie in irgendeiner Weise eine leichte Ahnung, dass du diesbezüglich Ambitionen hast? Am Anfang, da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, mich irgendwie anzunähern sozusagen. Ich habe mich ziemlich zurückgehalten, wenn es um sowas ging. Dann hat sie irgendwann mal gesagt, hey Mann, was ist denn los mit dir? Bist du schwul oder was? Hat sie mir richtig reingedrückt so und dann war ich in dem Moment so richtig geschockt. Ich habe Farbe gewechselt. Dann habe ich gar nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich richtig, in dem Moment habe ich dann richtig gemerkt, wenn ich jetzt sofort nicht irgendwas tue, irgendwas mache, dann bin ich aufgelaufen sozusagen, da weiß sie genau, dass ich dann einfach schwul oder... Aber seitdem ist das Thema nicht mehr auf den Tisch gekommen? Nein, seitdem nicht mehr. Hast du richtig Spaß, mit deiner Freundin zu schlafen? Wie? Nochmal? Hast du richtig Spaß, mit deiner Freundin zu schlafen? Also, manchmal schon. Aber die meiste Zeit klopfe ich einfach ab und ich möchte dann einfach nicht. Dann drehe mich um und schlaf einfach. Denkst du, wenn du mit deiner Freundin schläfst, auch manchmal, um dich innerlich so aufzugeilen, an Männer? Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber du hast jetzt zwei ganz entscheidende Sachen gesagt, nach meiner Einschätzung, Karkan. Einmal hast du gesagt, dass du sie eigentlich nicht mehr liebst. Es ist so eine Gewohnheit geworden. Ihr seid so lange zusammen schon. Und du sagst, dass du eigentlich auch nicht so scharf drauf bist, mit ihr zu schlafen. Nein, eigentlich nicht. Du könntest gut drauf verzichten, sagen wir es so. Ja, ich könnte echt gut drauf verzichten. eigentlich schon, wenn ich jetzt so nachdenke, irgendwie... Also es würde dir nichts fehlen, wenn das nicht mehr so wäre? Ich mache das für sie meistens auch. Mhm. Ich schlafe für sie, ich schlafe halt mit ihr wegen für sie, dass es ihr einfach gut geht. Und, und in dem Sinne möchte ich einfach nicht, dass sie einen anderen Mann hat oder so als mich. Vor allem, wenn ich mit ihr nicht, wenn ich nicht mit ihr schlafen würde, dann würde sie bestimmt irgendwo anders hingehen und mit jemand anderem. Aber das wäre dir dann auch nicht egal. Du Nein, das wäre mir überhaupt nicht egal. Ah, da möchtest du aber schon die Hand draufhalten dann, ne? Ja, schon. Also wie du das jetzt schilderst, finde ich, dass eigentlich eure Beziehung, eigentlich hat diese Beziehung keine Zukunft mehr. Ja. Finde ich. Was sollte ich nach jeder Meinung tun? Also ich finde eigentlich, also ich glaube auch, du bist 23 Jahre alt, erst, du bist ja noch ganz jung. Ja. Dass du so, wie du jetzt lebst, mit dieser Frau nicht mehr lange wirst leben können. Irgendwann wird es eskalieren für dich, irgendwann wird es sich zu etwas hin entwickeln. Du liebst sie nicht mehr und du hast keinen Spaß am Sex. Also ist das eigentlich das Todesurteil für eine Beziehung. Mhm. So, dann kommt der Aspekt auch noch hinzu, dass du schwule Neigungen hast oder vielleicht sogar schwul bist. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ja. Und du wolltest, das Thema unserer Sendung heißt ja, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Ja. Ich finde, dass deine Kinder das irgendwann sehr wohl wissen sollten. Aber dann erst, wenn du dein ganzes Leben verändert hast. Und darum geht es jetzt erstmal. Nämlich, dass du eigentlich deine Beziehung beenden, Kaken. Aber ich denke an die Kinder. Ich möchte nicht, dass die Kinder ohne Vater und ohne Mutter aufwachsen. Ich möchte, dass die Kinder einfach mit der Familie aufwachsen. Ich will dir sagen, ich glaube einfach, dass es für Kinder besser ist, wenn sie aufwachsen aber die Eltern ein gutes Verhältnis miteinander haben, vielleicht freundschaftlich, als in einem gezwungenen Familienverband. Irgendwann werden die Kinder merken, dass ihr euch nicht mehr liebt. Und dass ganz viel runtergeschluckt wird und ganz viele Emotionen aufgestaut sind und so weiter. Und irgendwann scherst du wieder aus und suchst dir einen Mann oder eine Frau oder was auch immer. Und das wird immer schlimmer und die familiäre Atmosphäre wird nicht gut sein. Das strahlt an die Kinder dann weiter? Bin ich ganz sicher, ja. Deswegen ist der andere Weg, sich zu trennen, glaube ich, ist letztendlich für die Kinder besser, weil es der sauberere Weg ist. Und wenn es euch gelingen würde, eine gute Freundschaft aufrechtzuerhalten, für die Kinder wäre das, glaube ich, die beste Lösung. Und dann kannst du erstmal für dich auch suchen, was bin ich eigentlich? Bin ich schwul oder bin ich bisexuell? Du könntest das Schwule erstmal vielleicht besser ausleben, wie auch immer. Naja. Du stehst vor großen Problemen, ich weiß es. Du stehst vor sehr großen Problemen. Ich bin auch richtig am Ende, also das ist echt, langsam wird es echt extrem hart, ich brauche langsam einen Psychiater oder so. Und die Frage, ob du das deinen Kindern mal sagen wirst, glaube ich, die müssen wir jetzt noch gar nicht klären. Das ist jetzt alles noch zu früh. Ziemlich jung. Ja, und jetzt muss auch geklärt werden muss, wie du dich weiter verhältst und ob du in der Familie bleibst und wie du dich deiner Freundin gegenüber verhältst. Ja. Vor allem, das Komische ist ja, ich habe schon eine leichte Neigung zu Männern und wenn ich jetzt mit Männern jetzt irgendwas anfange oder so, danach fühle ich mich total dreckig und muss mich 10, 20 Mal waschen, duschen und nach ein, zwei Wochen, nachdem es vorbei ist, hast du wieder Lust. War eigentlich schon besser. Dann denke ich mir schon, ja, das war doch schön. Jetzt will ich weißt du, warum du dich dreckig fühlst? Weil du einfach ein schlechtes Gewissen hast, weil aufgrund der Moralvorstellung, wie du aufgewachsen bist, das was Schmutziges ist. Und das wirkt in einem Menschen eben sehr lange nach. Da muss man schon sehr stark und sehr selbstbewusst werden, um das abzuschütteln von sich. Du hast gerade gesagt, ich brauche bald einen Psychiater. Ja. Jetzt haben wir eine Weile miteinander geredet und ich habe dir so aus meinem Empfinden heraus gesagt, wie ich die Lage sehe und wie ich das einschätze. Ich würde aber gerne auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Wärst du damit einverstanden? Jetzt am Telefon. Kann ich machen. Okay, dann leg mal auf und Heide, heißt meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich wieder an. Ja, und ich wünsche dir nochmals, du hast mir echt weitergeholfen und ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Dankeschön, ich dir auch. Alles Gute, Kakan. Mach's gut. Tschüss. 1.39 Uhr und 29 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. We'll be right back. 1.40 Uhr auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Gibt es in eurem Leben einen Vorfall, ein Ereignis, das für euch so peinlich ist oder so unangenehm? Oder wie auch immer, dass ihr sagt, das dürfen meine Kinder oder mein Kind niemals erfahren. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist Elisabeth und Elisabeth ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Elisabeth? Ja? Ich grüße dich herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast Kinder? Ich habe 3 Kinder, ja. Wie alt sind die? 32, 23 und 21. Mhm. Und ich bin jetzt so aufgeregt und irgendwie auch total aufgewühlt. Lass uns mal ganz langsam anfangen. Mein größtes Problem ist, dass ich als sehr junges Mädchen, da hatte ich meine erste Tochter schon mit knapp 16, mich nach einem halben, dreiviertel Jahr von dem Vater des Kindes getrennt habe. Mhm. Und bin einem Mann begegnet, der 10 Jahre älter war wie ich und dem ich also total verfallen, hörig war. Also der hat mir ein schönes Leben vorgegaukelt, mich sehr verwöhnt und mit allen Drum und Dran Schikanen, so aller Babystrich, wie jetzt da erstmal im Fernsehen da war. Und er ist mit mir nach München gefahren und hat mich praktisch darauf vorbereitet, mich auf den Strich zu schicken. Und ich habe es diesem Mann zuliebe getan, nachdem wir 2 oder 3 Mal in München waren, weil ich Angst hatte, den dann zu verlieren. Wie lange, wie viele Jahre? Keine, Gott sei Dank, nicht viele Jahre, sondern nur einige Monate. Mhm. Ich kann es aber nicht genau mehr sagen. Ich habe einiges vergessen. Mhm. Ich glaube, auch zu der Zeit dem Alkohol verfallen, mit dem ich dann mein ganzes Leben lang zu kämpfen hatte. Bis heute? Nein, bis heute nicht mehr, sondern das ist jetzt mittlerweile 16 Jahre her. Mhm. Wo ich also aufgehört habe. Sag mir, Elisabeth, die anderen beiden Kinder, sind die von diesem Mann? Ich habe dann geheiratet. Du hast dich von dem Mann getrennt? Ja, ich bin abgehauen. Ich bin mitten in der Nacht abgehauen. Also zweimal habe ich es probiert. Einmal hat er mich erwischt und hat mich also halb totgeschlagen. Und das zweite Mal habe ich dann eine Zeit lang vergehen lassen. Wir sind da so irgendwo in einer Pension untergekommen und habe dann nachts gesagt, ich brauche noch Zigaretten und er war dann nicht mehr argwöhnisch und habe alles liegen und stehen gelassen, Papiere und was man halt so bei sich hat und hatte auch große Schwierigkeiten, das dann irgendwann mal wiederzukriegen, manches überhaupt nicht mehr und bin dann mitten in der Nacht, so nachts um 3, 4 abgehauen Richtung Autobahn und Die Flucht ist dir dann auch gelungen? Die ist mir gelungen. Ja. Und du hast dann auch nichts mehr von dem gehört? Gehört immer wieder. Ich höre es auch heute noch manches Mal. Heute noch? Ja, und zwar von meiner Schwester, die den auch kannte. Also in unserer Jugendzeit waren wir da halt in einem bestimmten Ort. Und da kannte der eben auch meine Schwester. Und der fragt auch heute noch manchmal nach mir. Ist es jetzt das, dass du damals eine Weile auf dem Strich warst und dort gearbeitet hast, was du deinen Kindern nie erzählen? Niemals. Ich habe niemandem das erzählt. Auch nicht deinem jetzigen? Auch nicht meinem damaligen Mann. Mit dem bist du jetzt nicht mehr zusammen? Ich bin jetzt geschieden und habe jetzt wieder eine Beziehung seit 18 Jahren. Irgendwo spielt es immer in meinem Leben eine Rolle, obwohl ich es fast 15, 20 Jahre lang verdrängt habe. Also ich halte nochmal fest, du hast es deinen beiden Ehemännern, mit denen du eine Liebesbeziehung hattest, hast es nicht erzählt. Nein. Deine 3 erwachsenen Kinder wissen es auch nicht. Auch nicht. Keine Schwester, keine gute Freundin, keine Verwandte, niemand. Es weiß niemand. Es wird wahrscheinlich vermutet, dass da mal was war. Also ich habe da immer was rausgehört, aber mich hat niemand direkt gefragt. Und ich habe das auch immer verschwiegen. Und wenn du zurückdenkst, ich könnte mir vorstellen, dass du 100.000 Mal an diese Zeit gedacht hast und die immer und immer wieder im Kopf wiederholt hast. Furchtbar, ja. Ja. Was war das schlimmste Erlebnis für dich in diesen Monaten? Ich konnte das manchmal oftmals gar nicht fassen, dass ich jetzt da, ich bin da auf dem Autostrich gegangen, dass ich da jetzt auf einmal im Auto sitze und da mit jemandem Verkehr habe. Ich muss heute wirklich Gott dankbar sein, dass mir nichts passiert ist, obwohl es zweimal beinahe geschehen wäre. Einmal wäre ich fast umgebracht worden. Und da hatte ich Todesängste ausgestanden, solche Todesängste, dass ich alles vom Körper gelassen habe, was man in dem Moment lässt. Und Gott sei Dank hat mich, muss ich dann bald nur sagen, Gott sei Dank hat mich dieser Mann dann aus dem Auto geworfen. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben. Ja. Oh, wenn du an die sexuellen... Wenn du an das Sexuelle denkst, was du da tun musstest. Es hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, dass ich enorme Schwierigkeiten gehabt habe. Eine Zeit lang konnte ich das immer verdrängen. Und trotzdem hat es dann immer in meine Beziehungen eine Rolle reingespielt, dass es halt dann nicht mehr geklappt hat. Oder ich habe mich selber dann wie eine Hure gefühlt und es hat oftmals auch wiederum meinen Ehemann damals, so wie meinen jetzigen Lebensgefährten, auch angereizt natürlich, obwohl ich es nie eben erzählt habe. Verstehe ich das richtig, dass du seitdem du das gemacht hast, starke sexuelle Störungen gehabt hast und vielleicht noch weiter ausgerückt, dass du gar keinen Spaß an der Sexualität mehr gehabt hast? Oftmals nicht, aber was ich eben nicht verstehen konnte und auch heute oft nicht, jetzt in letzter Zeit zum Beispiel ist es so, seit 3 Jahren ist fast gar nichts mehr. Und das verstehen natürlich auch mein Lebensgefährte nicht. Und manchmal ist es halt so gewesen, ich habe mich dann, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich habe mich oft so aufgeführt, als wenn ich halt den Männern an die Hose gehen muss, obwohl ich es nicht wollte. Wenn du an diese 4 Monate, an diese Monate denkst damals und an die sexuellen Akte, ist das nur Ekel, schlimmster Ekel, den du damit verbindest? Ja, das ist grausam, ja. Wie ich das bisher geschafft habe, ich weiß es nicht. Du hast das deinen Ehepartnern auch deshalb nicht erzählt, weil du dich geschämt hast? Ja, weil ich mich furchtbar geschämt habe, ja. Und ich hätte das wahrscheinlich niemals über die Lippen gebracht. Ich habe das jemals in meinem Leben 2 Therapeuten erzählt. Ich bin seit fast 20 Jahren in therapeutischer Behandlung. Eben damals wegen Alkohol und dann Depressionen. Bin heute erwerbsunfähig. Ich führe das darauf zurück, dass das also eine große Rolle mitgespielt hat. Was haben die Therapeuten dir empfohlen, wie du damit umgehen sollst? Also, einer hat mir erzählt, dass ich das sagen sollte, dass ich das meinem jetzigen Partner sagen sollte. Das war schon der Partner, den ich jetzt immer noch habe, mit dem ich nicht verheiratet bin und ich bin auch nicht fähig, mit ihm zusammenzuleben, obwohl wir 18 Jahre schon zusammen sind. Ach, ihr wohnt gar nicht zusammen? Nein, wir haben es einmal kurz probiert und ich hatte da Angst und Panikzustände gekriegt. Es ist aber... Nur hat der Therapeut das geraten. Hast du ernsthaft mal darüber nachgedacht, das vielleicht ihm wirklich zu erzählen? Ich habe oftmals darüber nachgedacht und ich war auch manchmal kurz davor, aber es war wie, ich konnte es nicht. Was meinst du denn, wie er, du kennst ihn ja nun sehr gut, in- und auswendig, was meinst du, wie er darauf reagieren würde? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht sagen, obwohl er mir auch aus seinem Leben erzählt hat, dass er mal mit einer Prostituierten liiert war. Einerseits hat ihn das damals fasziniert, andererseits, wenn ich ihn damals, so wie vor 10 Jahren und heute reden höre, über solche Frauen, dann kann ich es nicht bringen. Liebt ihr euch sehr? Ich glaube, wir lieben uns sehr, nur wir haben einiges verloren und kaputt gemacht. Du bist mehr ich, glaube ich. Weißt du, warum ich das frage? Ich frage es deshalb, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass wenn man 18 Jahre zusammen war und du sagst, wir lieben uns sehr, es sind viele Schwierigkeiten da, aber eigentlich ist die Substanz, ist die Qualität sehr gut. Bin ich fast, ohne jetzt deinen Partner zu kennen, blind davon überzeugt, Elisabeth, dass dein Partner dir keinerlei Vorwürfe machen wird, sondern dass er vielleicht sogar im Nachhinein sehr vieles verstehen wird und dich viel besser nachvollziehen wird können, wenn er von dieser einschneidenden Erfahrung deines Lebens erfährt. Vielleicht ist er höchstens sauer, dass du ihm das nicht früher schon erzählt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für dich auch eine enorme Erleichterung wäre, das zu sagen. Es ist ja so verständlich, kein Mensch auf dieser Welt würde dir doch einen Vorwurf machen. Es ist so lange her und du kannst die Umstände erklären. Und du hast ja nun wirklich dafür bitter bezahlt und hast so lange gelitten deshalb, sodass ein liebender Mensch, ein liebender Partner muss dafür Verständnis haben. Und allein die Tatsache, dass du jetzt ja auch hier angerufen hast bei mir, zeigt ja auch, dass dir das so sehr im Herzen liegt, am Herzen liegt dieses Thema und du so viel Druck hast. Ja. Ob du das deinen Kindern hier erzählen musst, das weiß ich nicht. Das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber vielleicht dem Menschen, mit dem du zusammenlebst und mit dem du vielleicht auch noch eine weitere oder eine lange Zukunft planst. Ja. Ich habe momentan einen sehr großen Druck, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine irrsinnige Erleichterung wäre, wenn du es loswürdest. Oh. Da lebst du seit 20 Jahren jetzt, ne? Ja, so, ja. Ungefähr lebst du damit. Ja, ja. Und hast dir unendlich viele Gedanken darüber gemacht. Und unendlich viel Schuld auch selbst eingeredet wahrscheinlich. Ja, unheimlich viel, ja. Und hast dein Leben damit ganz schön zerstört auch. Ja, das stimmt. Aber es geht, du bist ja nur auch erst 48, das ist ja kein Alter. Das heißt, da kann man doch auch jetzt noch was verändern. Und ich finde den Rat des Therapeuten wirklich auch schlüssig und gut. Das geht dir alles sehr, sehr zu Herzen. Ne? Ja. Mhm. Elisabeth, lass uns mal nicht weiter hier in der Öffentlichkeit reden. Ja, ja. Ich möchte, dass du so zur Nachbetreuung noch ein paar ausführliche Worte mit meiner Psychologin redest, mit der Heide. Ja. Die hat das Gespräch auch mitgehört und weiß Bescheid. Ja. Und sie kann dir sicher da ihre Sichtweise auch nochmal sagen und vielleicht tut das auch ein bisschen gut, noch eine andere Stimme zu hören. Ja. Leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, gut. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Auf Wiederhören, Elisabeth. Tschüss. Eva, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Eva, guten Morgen. Ja, hallo. Schwieriges Thema, ernstes Thema. Meistens hängt ja was Dramatisches dahinter, wenn man sagt, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Auch meine erste Frage an dich, du hast schon Kinder? Ja, zwei. Also eins gehabt, gehabt, ist gestorben. Eins habe ich mit einem Dreiviertel und ja, wie gesagt, das andere ist mit 2,5 Monaten vor einem Monat verstorben. Also das sind jetzt so viele Zahlen. Also dein jetziges Kind ist 1,5 Jahre alt. Ja, also 1,75. 1,75. Mhm. Und ein Kind ist vor kurzem verstorben. Ja. Warum ist es verstorben? Keine Ahnung warum. Das ist am plötzlichen Kindstod gestorben und. Wie alt war es? 2,5 Monate. Mhm. Das heißt, du bist auch noch in einer ganz frischen Trauerphase. Mhm, ja. Was darf denn dieses Kind, was jetzt 1,75 Jahre alt ist, wie du sagst, was soll dieses Kind denn nie erfahren? Ich sag mal jetzt, es ist bestimmt ziemlich schwierig, das später dem Kind beizubringen, dass es einen Bruder hat, während der so jung verstorben ist. Und es hängt halt auch nur damit zusammen, wie mit dem Kind umgesprungen worden ist. Also nach dem Tod, weil da halt noch einiges vorgefallen ist auch. Das verstehe ich jetzt nicht richtig. Mit wem ist noch nach dem Tod was vorgefallen? Also, mit 2,5 Monaten gestorben ist. Ja? Man hat halt mir den nochmal nach dem Tod gegeben. Also, er ist daheim, innerhalb von 2 Minuten ist er verstorben. Wir wollten eine Flasche machen und als ich nach 2 Minuten nach ihm schauen wollte, war er total blau und hat nicht mehr geatmet. Mhm. Und es ist halt so ein Rettungswagen, haben wir dann angerufen, die sind dann gekommen und nach 2 Stunden haben die gesagt, also ihm ist nicht mehr zu helfen. Mhm. durfte ihn dann noch eine Stunde im Arm halten und man hat mir aber dann gesagt, wo er vom Bestatter abgeholt worden ist, ich darf ihn nochmal sehen am nächsten Tag, also wenn er aufgebahrt ist für die Beerdigung. Mhm. Und das hat sich dann aber rausgezogen bis zu 2 Tage, weil er obduziert worden ist, mhm, aufgrund von dem plötzlichen Kindstod. Mhm. Und ja, 2 Tage später hat man mich angerufen und mir gesagt, das Kind ist in einem katastrophalen Zustand. Also es sind wirklich schon Tiere, krabbeln an dem Kind rum und so. Tiere, so hat man, ja, also so hat man es mir gesagt, die Fäulnis hat eingesetzt, weil man hat das Kind, so wie es mir gesagt worden ist, 2 Tage und Nächte am Seziertisch vergessen. Mhm. Und ja, daraufhin durfte ich das Kind dann immer sehen. Und wir haben halt auch erfahren, dass dem Kind ohne unser Einverständnis Organe entnommen worden sind. Mhm. Und ja, es ist halt auch so, wie mit dem Kind rumgesprochen worden ist, nach dem Tod, das möchte ich halt nicht, dass mein Sohn irgendwann später mal erfährt. Mhm. Weil das halt zu meinem Schmerz, zu der Trauer halt einfach noch zusätzlich dazu kommt. Ja. Nun ist das aber auch alles noch so frisch. Es sind ja ein paar Monate erst her. Ja. Da ist ja, es ist ja vollkommen verständlich, dass du eigentlich auch noch in einem Schock bist im Moment. Vor allen Dingen, wenn sowas Schlimmes auch noch passiert, dass man dir das, dir dann auch noch so etwas sagt, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja. Selbst wenn es so ist, dass man ihn auf dem Seziertisch vergessen hat, dass es dann gleich, ich weiß es nicht, aber selbst wenn es so wäre, sagt man das ja der Mutter nicht. Ja, mir wurde das direkt so. Wer hat dir das denn gesagt? Direkt der Gerichtsmediziner, der das Kind obduziert hatte. Mit dem hast du persönlich gesprochen und der hat das zu dir gesagt? Ja. Man soll es nicht glauben. Also, er hat es nicht direkt mir gesagt, er hat mit meiner Mutter geredet, hat zu meiner Mutter gesagt, er kann es mir nicht, also er möchte es mir nicht direkt übermitteln, hat meine Mutter dann so weit damit belastet, was für sie ist natürlich auch Schmerz gewesen schon. Und hat halt ihr wirklich wortwörtlich gesagt, ja, es sind schon Fliegen sichtbar, die ihre Eier ablegen und so. Und es tut halt der Oma genauso weh, wie es der Mutter wehtut. Ne? Mit diesen Informationen, mit diesem Bild, was man sich ja dann gleich von seinem Kind macht, wie hast du denn da die Beerdigung durchgestanden, als du den Sarg da stehen hast sehen? Und wie hast du dir das Kind vorgestellt in dem Sarg? Wie hast du alles ausgehalten? Ja, ich weiß im Nachhinein selber nicht, wie ich es geschafft habe. Also vom Grab habe ich gedacht, ich breche zusammen. Also meine Schwester hat mich von einer Seite gehalten, meine Mutter von einer Seite, sonst wäre ich, glaube ich, nicht gerade stehen geblieben. Es ist halt jetzt auch einfach nur so, dass man immer die Vorstellungen halt immer noch kommen. Sowieso schon, wie ich das Kind gefunden habe, wie blau das war und dann halt noch die Vorstellungen, wie hat man das Kind nach dem Tod auch behandelt und es dreht sich halt irgendwo alles immer wieder wie im Film. Machst du dir auch persönlich Vorwürfe, dass du sagst, ich bin da irgendwie auch schuld dran an dem ganzen Unglück? Ja, zum Teil schon. Ich sag mir halt, ja, warum habe ich das Kind 2 Minuten alleine gelassen? Ich meine, ich wollte ihm halt nur eine Flasche machen und so. Sonst ist auch nichts passiert. Aber das ist ja eben das ist ja eben das Schlimme beim plötzlichen Kindstod, dass die Eltern nichts Vorbeugendes tun können. Das ist halt, das ist halt dann passiert, wenn es passieren soll. Ja, man hat mir im Nachhinein gesagt, also, dass das Kind da in meinen Armen gestorben wäre, also, oder wenn ich neben ihm gesessen wäre, aber es ist halt schon so, dass ich mir sage, Mensch, hätte ich das Kind nicht 2 Minuten aus den Augen gelassen. Also du willst später mal deinem jetzigen Kind schon erzählen, dass der Bruder am plötzlichen Kindstod verstorben ist. Das schon, aber du willst ihm die Einzelheiten nicht erzählen. Ja. Das ist ja auch verständlich und du kannst ja dieses Vorhaben jetzt auch erstmal so beschließen. Vielleicht kommen irgendwann Zeiten in 10, 15 Jahren, wo du es anders siehst. Aber das kann man ja jetzt auch mal so für sich so entscheiden. Das finde ich auch. Ja. Finde ich auch sehr verständlich. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte reden? Ja, gut. Dann machen wir das auch so. Du legst bitte auf und die Heide ruft dich dann gleich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Danke schön. Auf Wiederhören, Eva. Ja, tschüss. Das war's für heute in der Technik Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Morgen wieder mit einer offenen Themensendung, mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen.